dann hört ihr einfach auf und setzt euch hin und guckt den anderen zu, die Spaß haben. Wir machen mal bitte zwei Kreise. Einmal mit André und Elnora. Ja, ihr macht einen Kreis. Zusammen mit Jacke. Wir machen einen Kreis. So, und jetzt sieht es so aus. Das heißt, ihr spielt auch selber Impro? Ich noch nicht, ich bin halt nur mit dabei, aber sie schon. Ja, ich versuche mich dran, ja. Und wie lange habt ihr vor, hier zu sein? Wir wollen das Hotel gewinnen. Sehr cool. Also ganze 12 Stunden. Ja, mal schauen, aber schon lange. Okay. Es steht noch 17 zu 13. Wir machen jetzt das erste Rätselformat, ein Klassiker beim Theatersport, beim Improvisationstheater, die Reklamation. Gut, da wünsche ich mir immer ein bisschen Begeisterung beim Ja! Hey! Einstellung. Ja. Es macht Freude, es macht Spaß. Die führende Mannschaft beginnt. Ja. Einer von euch muss den Raum verlassen. Eins, los! Sie sind hier mit Ihrer Tochter und haben sich schon etwas angeschaut. Was war das? Wer ist St. Vincent? Okay. Und wie hat es Ihnen gefallen? Ich fand's super. Und wie fandst du das? Auch super. Und ist das so das erste Festival, was Sie besuchen vom ja. Improvisieren? Ja? Ja. Und was erwarten Sie? Spaß. Sehr schön, danke. Und ich würde gern mit dir in den Mond gucken. Da ist er. Ach, da. Was? Wir lassen den Kornkurs, die Flöte und das ganze andere Zeug weg. Ich will nur den Jackie. Und wir sehen, wie sie ihren Jackie liebt. Oh, ja. Nee, so wichtig. Jackie, guck mal. Oh, mein Georg, du hast ja heute schon gespielt bei den Märchen und? Märchen, dann habe ich die Mädchengeschichten gespielt, die Jungsgeschichten. Jetzt habe ich zum Schluss Superhelden gespielt. Was habe ich noch dazwischen gemacht? Ach, dann habe ich noch mitgemacht bei Publikumsspielen. Und jetzt sitzen wir hier gerade in dem Kulturwagen und warten auf den Kasper. Auf den Kasper, ja. Genau. Jörg, du bist doch hier verantwortlich für den Kulturwagen, ist das richtig? Nein. Was machst du hier beim Impro-Marathon? Ich mache ein Kasperle-Theater hier. Im Kulturwagen? Ja. Und was ist das Besondere beim Kasperle-Theater? Verrät es uns schon mal ein bisschen was? Das ist eine improvisierte Kasperle-Theatershow. Am besten du guckst du dir nachher mal an. Und sie ist allerdings erst ab 18. Ab 18 Jahren oder 18 Uhr? Ab 19 Uhr und ab 18 Jahren. Weil sie wird nicht jugendfrei sein. Weil Kasper ist permanent geil. Okay. Ist das eine Premiere mit dem Kasperle? Das ist eine Europapremiere. Eine Europapremiere. Wir feuern die Leute immer an, wenn das Spiel losgeht, mit welchem Schlachtruf? Und zwar 5, 4, 3, 2, 1. Los. Wir probieren. Auf die Plätze, fertig, los. 5, 4, 3, 2, 1, los. Deine Geschichte, das bedeutet, wir werden eine Heldenreise starten mit einem Helden aus dem Alltag, den ihr kreieren dürft mit uns zusammen. Und den ihr auch bestimmen dürft. Ihr könnt jetzt mal abstimmen, wer von uns dreien der Held des heutigen Abends sein soll. Seit wann sind Sie denn hier auf dem Impro-Marathon? Sie ist die erste Show 17 Uhr. 17 Uhr. Ja. Und was haben Sie schon alles gesehen? Können Sie sich daran erinnern? Na, ganz viel. Gab es ein Highlight bislang? Also ich finde, jede Show ist ein Highlight, weil sich alle so gut produzieren und dass da schöne Ideen rüberkommen. Mhm. Ja. Und ist das erste Mal, dass Sie sich überhaupt Improvisation anschauen? Nein, das ist nicht nur. Sondern? Nur wir gehen öfters mal in Bühnenrausch oder so und gucken uns da Impro-Shows an. Und was gefällt dir da besonders dran? Ja, die Schauspieler sind einfach so toll und das ist einfach auch so spontan und das gefällt mir einfach gut. Aber ist das erstmal so ein Festival besucht? Ja. Und was gefällt dir besonders hier dran? Ich weiß nicht, irgendwie, dass eben so viele verschiedene Gruppen hier sind, Impro-Gruppen und ja. So your name is? Zubin. Zubin. And it's the first time for you to be here? Yes. In Berlin or at the Bootfabrik? No, at the Bootfabrik. And are you alone here or with friends? Yeah, or my good friends. Viviane and Nils. Yeah. So they invited me to, and because they told me it's great, you should come. You should come. Wow. Yes. Great support. Isn't it? And do you know this kind of theater? Well, it's new for you. I heard about it, but I never been to one and experienced it. Mm-hmm. And yeah, that's it. It's the first time. What do you think? Do you like it? I loved it. Yeah. I loved it because I was living in France before, and we had this improvisation theater, and so it was only with the actors playing. Yeah. But what is different with this one is that it mixes the public, and which I never had the experience before. Okay. I was seeing the public to say things, join in, things like that, which is very new. Yeah. Fine. And will you return next year? Oh yes. Yeah, okay. Oh yes. Even next month, if there's something. Okay, thank you. So Thomas, es ist jetzt 22 Uhr. Ja? Ja. Mir geht's gut. Ich habe gerade eine Stunde Show moderiert und die Zeit verfliegt wie irre. Das ist unglaublich. Und wie ist deine Stimmung? Wie kommen die Zuschauer damit klar? Mit meiner Stimmung weiß ich nicht, aber mit ihrer Stimmung, ich glaube ganz gut. Die gute Stimmung, die Leute machen mit, die haben Spaß, sind voll dabei und wir moderieren. Deine Lostrommel ist auch recht voll. Genau, schon zum Drittel gut gefüllt. Wunderbar. Wir haben jetzt 22 Uhr. Ich habe euch heute direkt beim Beginn gefragt. Ja. Und jetzt habt ihr schon einen kleinen Eindruck erhalten. Ja, sie kannte Info ja sowieso schon. Genau, ich weiß, von der Universität. Genau. Aber du warst jetzt noch gar nicht so in Kontakt. Nee, was gefällt dir denn am meisten? Am meisten? Puh, weiß ich. Ich denke, die Spontanität einfach. Was in so kurzer Zeit einfach entstehen kann. Schon beeindruckend. Okay, die Ausgangsszene, die du nicht gesehen hast, musst du jetzt tanzenderweise wiederholen. Auch da sage ich mutig. Ja, ihr tanzt uns jetzt einfach. Ihr werdet natürlich musikalisch begleitet von Gudrun. Bitte mal einen Applaus für Gudrun. Nein, nein, ihr tanzt nur. Das heißt, es wird auch relativ kurz sein. Ihr müsst ja, das ist ein bisschen schwierig dann. Aber trotzdem, wir so die Elemente sehen, Clown, die 30 Jahre, vielleicht erkennen das ja, und die Zukunftsperspektive. Ich freue mich einfach drauf. Es kann klassisch sein, es kann Ausdruckstanz sein. Was ihr beherrscht, was ihr trainiert habt, vorbereitet habt, wir zählen gemeinsam ein. 5, 4, 3, 2, 1, los! Schön.